بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter in unserer Aqida-Reihe. Und zwar machen wir diesmal Nawaqidul Islam, inshallah. Nawaqidul Islam. Faktoren, die den Islam ungültig machen, vernichten, auslöschen, je nachdem, wie man das bezeichnen will. So wie es gibt auch Nawaqidul Wudu, die das Wudu ungültig machen, die das Wudu brechen, haben wir auch Nawaqidul Islam, die den Islam brechen, die den Islam ungültig machen. Und diese Faktoren sind genauso wichtig, wie Tawhid zu lernen. Tawhid, haben wir gesagt, bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala eins zu machen. Und jetzt müssen wir auch die Sachen lernen, die uns das Gegenteil davon lernen, die uns bewahren, dass wir, oder die uns helfen, den Tawhid zu bewahren, dass wir nicht in die Sachen reinfallen, die uns Probleme machen. Und diese Sachen nennt man Nawaqidul Islam, also Faktoren oder Sachen, die den Islam löschen. So sagt der Sheikh hier, اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة وأشهرها عشرة نواقض. Er sagt, wisse, und das ist wichtig, er sagt hier, wisse, gerne lerne. Lerne diese Angelegenheit, denn sie ist wichtig. Sie ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Unterricht, subhanallah. Denn diese Sachen, die man kann sich nur vor dem Schlechten bewahren, wenn man weiß, was das Schlechte ist. Wenn man nicht weiß, was das Schlechte ist, kann man sich nicht davor schützen, kann man nicht davor bewahren. Deswegen ist es wichtig, er sagt, i'lam, wisse, lerne, anna nawaqid al-islam kathir. Er sagt, es gibt viele Möglichkeiten, dass dein Islam kaputt gehen kann. Viele. Aber 10 Stück sind so die bekanntesten unter den Gelehrten. 10 Stück hat man, er hat auch hier, Rahimullah, 10 Stück aufgezählt. 10 Stück sind die bekanntesten. Und diese Sachen müssen wir natürlich lernen. Diese Sachen müssen wir, subhanallah, lernen, um uns davon fernzuhalten. Denn wenn jemand abfällt und so stirbt, also er hat den Tawhid nicht richtig gekannt, dann kann es sein, dass seine Taten nicht angenommen werden. Und das ist ein Problem, subhanallah. Das ist ein Problem im Jenseits. Nicht nur in dieser, sondern ein Problem im Jenseits, subhanallah. Denn wenn jemand nicht weiß, wie er sein Tawhid bewahrt, beschützt, dann wird er diesen definitiv sehr leicht und sehr schnell verlieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer von euch, er spricht damit die Gläubigen an, wer von euch von seiner Religion abfällt und so stirbt, so ist er ein Glaubensverweigerer. Jene ihre Taten sind vernichtet, im Diesseits und im Jenseits sind sie die Bewohner des Feuers, ewig darin zu bleiben. Subhanallah. Im Diesseits ist jemand, also er redet mit den Gläubigen, er sagt, wer von euch, ihr Gläubigen, ihr Mu'minin, von seiner Religion abfällt, wissentlich oder unwissentlich, spielt hier gerade keine Rolle, wer von davon abfällt, und so stirbt als ein Glaubensverweigerer, als ein Käfer, dem seine Taten, die er im Diesseits gemacht hat, werden vernichtet. Alles, was er gemacht hat, gute Taten sind weg. Und im Jenseits gehört er zu den Bewohnern des Feuers, um ewig darin zu bleiben. Subhanallah. Surat al-Baqarah 218. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu diesen Leuten gehören, subhanallah. Dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten auslöscht und wir wissen nichts davon. Subhanallah. Und wir müssen aufpassen, dass wir das Paradies verlieren und wir wissen nichts davon. Weil viele, es gibt in bestimmten Sachen eine Ausrede, und darauf werden wir später noch in anderen Unterrichten detaillierter drauf zu kommen. Es gibt manche, die sagen, es gibt eine Ausrede in bestimmten Situationen. Aber in bestimmten Situationen gibt es keine Ausrede. Du als Muslim, dir wurde gesagt, Allah ist einer, mach das nicht, mach dies nicht. Und wir kommen gleich zu den Sachen. Du hast keine Ausrede. Dass du sagst, ja, ich habe das nicht gewusst. Nein, diese Sachen müssen wir wissen, meine lieben Brüder. Diese Sachen sind sehr, sehr wichtig. Denn wie kannst du zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt und operiere jemanden und du hast es gar nicht gelernt. Ja? Oder du hast nur gelernt, was das Gute ist und worauf du nicht aufpassen sollst. Du hast nicht gelernt. Also du hast in deinem Studium gehabt, das sollst du machen, dir wurde aber nicht gesagt, was du nicht machen sollst. Was passiert? Ja, wohl oder übel, du wirst es während du operierst merken, oh, wieso hat mir das keiner gesagt? Und dann hast du einen Patienten verloren. Und das ist viel schlimmer, subhanallah. Das ist viel schlimmer. Ja, genau aus diesem Grund müssen wir das Gute und das Schlechte wissen, damit wir das Gute von dem Schlechten trennen können und damit wir davon bewahrt werden. Und er sagt hier, es sind viele und 10 sind die bekanntesten und das erste ist Al-Awwal Al-Shirk. Al-Shirk fi ibadati Allah wahdah la sharika lah. Ja, Shirk in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala, der ein einziger ist und der keine Partner hat. Und Shirk, ich werde ein bisschen darauf eingehen. Shirk ist ein ist das Gegenteil von Tawhid. Tawhid, haben wir gesagt, ist Allah subhanahu wa ta'ala eins machen. Shirk bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellen. Entweder neben Allah etwas zu machen oder ohne Allah subhanahu wa ta'ala etwas anzubeten. Shirk bedeutet also sprachlich Beigesellung, Teilnahme, Vergleich. Und in der islamischen Terminologie, bedeutet es, etwas außer Allah, etwas außer Allah zu Allah gleichstellen. Ja? Das heißt, beigesellen, was nur Allah subhanahu wa ta'ala zusteht. Du sagst, ich bete nicht nur Allah, ich bete auch den Toten an. Ja? Ich bete nicht nur, wenn ich Gebet mache, mache ich das nicht nur für Allah, mache ich auch für meine Mutter. Ja, es gehört auch dazu. Wie kommen jetzt dazu? Es gibt Kategorien von Shirk. Shirk, ja, kommt vom Wort Sharaka, teilnehmen, mitmachen. Allah sagt im Koran, ja, es gibt keinen Partner, der sich daran teilnehmen könnte an der Erschaffung von Himmel und der Erde, subhanallah. Kennt ihr irgendjemanden, der sagt, egal wer er ist, Atheist oder nicht, der sagt, ich habe den Himmel und die Erde gemacht? Keiner. Ja, keiner. Die sagen, die verleugnen nur, es gibt keinen Gott. Aber keiner. Allah sagt, gibt es irgendjemanden, der das gemacht hat, außer Allah? Gibt nicht, subhanallah. Deswegen ist Schirk die gefährlichste Sache, die man machen kann. Und es ist das größte Unrecht. Allah sagt in Surat Luqman, وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Er sagt, Schirk ist das größte Unrecht. Und genau aus diesem Grund, egal wie gut ein Mensch ist, egal wie gut, er kann sein ganzes Leben sein, alles nur Gutes machen. Er macht nur ehrenamtliche Sachen, er hilft den Leuten, er spricht nie Gutes, lügt nie, er ist bekannt als der Vertrauenswürdige und. Aber er macht eine Sache. Und zwar Schirk. Ja? Das größte Unrecht. Alles andere spielt da keine Rolle. Alles andere ist Katastrophe. Weil wenn du das, deswegen sagen wir immer, der schlechteste Muslim, weil das werfen die uns vor, der schlechteste Muslim ist immer noch besser als der beste Kafir. Warum? Weil er macht das größte Unrecht nicht. Ja? Er macht Schirk nicht. Er sagt, okay, ich weiß, ich bin schlecht, aber ich gesell Allah nichts bei. Und das ist wichtig, subhanallah. Das ist wichtig. Und Schirk, meine lieben Brüder, hat zwei Kategorien. Großer und kleiner Schirk. Großer Schirk ist alles, was sich aus deiner Religion rausschmeißt. Alles, was sich aus deiner... Du machst eine Tat, dann du bist kein Muslim mehr. Du bist draußen. Ja? Und kleiner Schirk ist eine Tat oder eine Aussage, also bei großer Schirk auch eine Tat oder eine Aussage, die es im Islam gibt, es gibt diese Tat, aber für jemand anderes außer Allah gemacht wird oder gesagt wird. Und die schmeißt dich nicht aus der Religion raus. Wie zum Beispiel Gebet. Ja, wir kommen aber gleich dazu. Ja, wir kommen gleich dazu, zu den Großen und Kleinen, dass wir das erklären, inshallah. Und man kann, so wie wir drei Kategorien von Tawhid hatten, Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya und Asma al-Sufat, also Tawhid, Allah eins machen in der Herrschaft, also dass er derjenige ist, Himmel und Erde erschaffen hat, Allah eins machen in seinen Namen und Eigenschaften, dass er der Allhörende ist, Allsehende ist und so weiter, und Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbeten, und das ist das größte Problem, worauf wir gleich kommen, inshallah. Und in diesen Kategorien kann man natürlich auch Schirk machen. Tawhid al-Rububiyya, Schirk al-Rububiyya gibt es am wenigsten. Fast gar nicht. Dass jemand sagt, nicht Allah hat es erschaffen, die Himmel und die Erde, sondern der und der hat es erschaffen. In unserer heutigen Zeit gibt es viele Schirk davon. Die sagen nicht, der und der hat es erschaffen, die sagen, es ist durch Zufall entstanden. Einfach so. Ja, ist einfach so gekommen. Ein Lego-Stein ist nicht aus Zufall, aber ein Mensch ist aus Zufall. Khair, inshallah. Die nächste Kategorie, wo viele in Schirk reinfallen, sind die Namen und Eigenschaften. Und leider auch viele Muslime fallen diese Sache in Schirk. Und die, wo am meisten reingefallen ist, ist dieser Schirk in der Uluhiyya, in der Anbetung. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und dass man eine Tat macht, die es in Islam gibt und für jemand anders macht. Ja, zum Beispiel bei großer Schirk, ich schlachte, wenn ich schlachte, soll ich nur für Allah subhanahu wa ta'ala schlachten. Aber ich gehe und schlachte für jemand anders. Ich sage, Sheikh so und so, ich schlachte für dich. Ich gehe, anstatt ich für Allah gehe in die Moschee und bete zwei Rekka, gehe ich ans Grab und bete beim Sheikh so und so. Das sind jetzt Sachen, ja, wir machen ein klares Beispiel. Anstatt du sagst, ja Allah, gib mir ein Kind, sagst du, ja Sheikh, gib mir ein Kind. Ja? Anstatt du sagst, ja Allah, gib uns Regen, sagst du, ja Hussein, gib uns Regen. Das ist das Problem. Das sind Sachen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala zugestehen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gehören. Namen und Eigenschaften, Spezifikationen, die nur Allah zugestehen, dass du sie jemand anders zuschreibst. Ja? Aber auch andersrum, dass du Sachen, die Allah subhanahu nicht zuschreiben kannst, von Schwäche, wie zum Beispiel Schlaf und Traum und Lügen und Betrügen und diese Sachen, negative Sachen, kannst du nicht Allah zuschreiben, die ein Mensch macht. Auf jeden Fall, der Unterschied zwischen Groß und Kleiner Schirk ist, Große schmeißt dich aus der Religion raus, Kleiner nicht. Der Große, wenn du damit stirbst, bist du für immer im Ewig in der Hölle. Der Kleine nicht. Das ist wichtig. Kleine Schirk. Wir kommen aber dazu. Der kleine Schirk ist aber schlimmer. Beim großen Schirk, alle deine Taten gehen verloren. Du machst großen Schirk, alles, was du vorher gemacht hast, ist weg. Kommt nicht mehr wieder. 60 Jahre, du hast Mu'min, ein einziges Mal Kufr gemacht, Kufrul Akbar, was dich rausschmeißt. Ha? Aber gib keine Ausrede. Kufrul Akbar hast gemacht, bist raus, alle Taten weg. Du kannst natürlich Taube machen, zurückkehren. Ja? Aber alle Taten sind weg. Bei Kleinen ist diese Tat, wo du gemacht hast, ist verloren. Aber alle anderen sind noch da. Und zum Beispiel, du hast gebetet, ha, Allahu Akbar, dann kommt dein Vater rein und machst dein Gebet schöner. Das nennt sich Ar-Riya, Augendienerei. Ja? Das heißt, diese Tat hast du nicht mehr für Allah gemacht, sondern für deinen Vater. Diese Tat ist kaputt, aber die anderen Taten sind noch da. Das sind so die wichtigsten Sachen, die wichtigste, was man wissen muss über diese Angelegenheit, subhanallah. Und Ash-Shirk al-Akbar, Gelehrten haben es in vier Kategorien aufgeteilt, der große Schirk. Erstmal Schirk in der Da'wah. Schirk in der Da'wah. Allah sagt, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. In der Da'wah bedeutet, jetzt nicht ich mache Da'wah, sondern bedeutet in diesem Fall in dem Aufruf. Im Aufruf zu Allah, dass ich jemand anders aufrufe als Allah. Allah sagt, und wenn sie aufs Meer sind mit dem Schiff, und es fängt an zu wackeln, und sie haben Probleme, sie fürchten sich, دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Ja, dann rufen sie Allah subhanahu einzig und allein mit Herzen. Ja, obwohl die sind eigentlich Kuffar, die sind Mushriki, die haben einzig und allein, die wissen nur Allah subhanahu wa ta'ala wird angebetet. Und wenn Allah sie rettet, wenn sie aufs Land dann zurückgekehrt sind, Fuß berührt im Land, dann machen sie direkt wieder die Schirk. Ja, direkt wieder Schirk machen sie. Subhanahu. Und das ist das in der Dawa, bedeutet in der Dawa hier nicht im Ding, Dawa machen, sondern im Aufruf. Ja, im Rufen. Ich rufe nicht Allah, ich rufe jemand anders. Und das ist, was auch der Sheikh in einem anderen Buch, was wir durchgenommen haben, dass die heutigen Muslime, die heutigen, die Sheikh macht, schlimmer sind. Weil was machen die? Damals, die haben gesagt, ja Allah, die Mushrikin. Heute sagen die nicht, ja Allah, die sagen, ja Hussein, ja Abdul Qadir, ja so und so, ja Sheikh, ja Sheikh. Ja, die machen so. Die werden noch schlimmer in ihrer Sheikh. Allahu Musta'an. Und das ist die erste Kategorie im Aufruf, dass man jemand anderes anruft, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Dass du jemand anderes bittest, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wir reden nicht von Sachen, weil es gibt Arten auch noch von Bitten. Wenn ein Mensch eine Bitte erfüllen kann, zum Beispiel, gib mir mal den Stift. Ja, du kannst mir den Stift geben. Dann kann er den Stift geben. Er muss nicht sagen, ja Allah, bitte gib mir einen Stift. Ja? Du kannst den Bruder bitten, du kannst die Schwester bitten, kein Problem. Aber du bist gerade am Trinken. Kein Schiff weit und breit. Ja? Und du sagst, ja Hussein, rette mich. Du sagst, ja Ahmed, rette mich. Ja, du sagst, ja Jailana, Maulana, rette mich. Ja? Katastrophe. Weil nur Allah subhanahu kann dich hören. Ja, so wie Yunus alayhi salam, als er im Bauch war. Ja? Als er im Bauch war. Und er hat gedacht, er ist tot. Ja? Er hat gedacht, als er gemerkt hat, dass er nicht tot ist, hat er direkt Sujud gemacht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und er hat Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein angerufen, angebetet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weil er das getan hat, ja, haben wir ihn gerettet. Ja, haben wir ihn gerettet. Hätte er nicht gemacht, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hätte er nicht gemacht, dann würde er bis heute noch und bis zum jüngsten Tag im Bauch des Fisches bleiben. Ein Prophet. Ja? Bis jüngster Tag hätte er nicht Allah subhanahu wa ta'ala ihn angebetet. Ja, weil er weiß, hey, wer soll dich retten? Du bist im Dunkeln, in einem Bauch von Fisch. Ja, wer soll dich retten? Ja, keiner, du kannst nicht Handy nehmen, ich rufe unter Wasser Handy, ja? Telefon, geht nicht. Nur Allah. Da muss deine Absicht stimmen, subhanallah. Er sagt, الثاني, zweite, Schirk und Niyya wal Irada wal Qasd. Und das ist auch gefährlich. Also Schirk in der Absicht. Schirk in der Niyya, in der Absicht, was man macht. Wenn du was, etwas beabsichtigt. Allah subhanallah sagt, Man kana yuridu al-hayata al-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى sagt: Wer von euch das diesseits will? Er sagt hier will, also wer beabsichtigt das diesseits, wer nur das diesseits möchte und das Schöne davon, dann werden wir ihm das geben und ihm wird darin nichts fehlen. Aber im Jenseits sind es jene, die nichts anderes haben werden, außer das Feuer. Und alles, was sie im Diesseits getan haben an guten Taten, wird vernichtet, wird ausgelöscht. Wird alles gelöscht. Sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Kafir, der gute Taten gemacht hat, Allah subhanahu geht so weit, dass er sagt, bis zu seinem Tod, er wird sogar einen leichten Tod haben. Ja, so, wird leichten, das heißt, er legt sich hin und schläft zum Beispiel, damit seine letzte gute Tat ihm diesseits noch geht, dass er dann vor Allah steht ohne gute Taten. Muslim ist umgekehrt. Bis zum letzten Atemzug, er wird leiden. Ja, die Trunkenheit des Todes, er schwitzt und so, bis der letzte Tropfen von ihm geht und seine letzte Sünde geht und er steht vor Allah subhanahu wa ta'ala und hat keine Sünden und dann gibt es nur noch das Paradies. Diese Absicht, das ist ganz wichtig. Für wen beabsichtigst du zu beten? Für wen beabsichtigst du zu schlachten? Für wen beabsichtigst du zu fasten? Die Absicht ist wichtig. Und zwar hier geht es um Absicht. Hier geht es um Absicht von Anbetungssachen. Ja? Anbetungssachen. Und allgemein auch, was denn Absicht? Ist deine Absicht das Diesseits oder das Jenseits? Allah sagt in einer anderen Ayah, die sagt, wer das Diesseits will, den geben wir das Diesseits. Ja? Und der wird nichts anderes im Jenseits haben. Und wer das Jenseits wird, den geben wir diesseits und jenseits. Subhanallah. Diesseits und jenseits. So ist Allah subhanahu wa ta'ala. Du willst jenseits, er gibt dir trotzdem diesseits. Subhanallah. So haben sie über Umar gesagt. Umar radiallahu anhu. Die haben über Abu Bakr haben sie gesagt, er wollte das diesseits nicht und das diesseits wollte ihn auch nicht. Ja, so, wollte ich nicht. Er hat nicht viel gehabt, 2 Jahre, ja, ist gestorben. Er sagt, über Abu Bakr sagen sie, über Umar sagen sie, er wollte das diesseits nicht, aber das diesseits wollte ihn. Jedes Mal haben sie ihm Sachen gebracht. Gold, Essen, Früchte, Sachen, die es nicht gehabt hat. Ja, aber jedes Mal hat er es abgelehnt. Hat immer gefragt, essen das die armen Leute dort bei euch im Land auch? Nein, nur die Reichen. Sagt, dann will ich nicht. Ja, das diesseits ist aber immer zu ihm gekommen. Er wollte nicht. Ja, das ist das, was Allah sagt. Wir geben diesseits und jenseits, subhanallah. Die Absicht ist wichtig. Warum gehst du zur Moschee? Warum tust du arbeiten? Warum tust du essen? Jede Absicht kann eine gute Tat sein. Ja? Muss nicht. Du musst nicht jede Tat beabsichtigen. Du kannst auch einfach so. Aber wenn du beabsichtigst, zum Beispiel sagst, ich gehe jetzt früh schlafen, damit ich fast gut aufstehen kann, fit bin, kriegst du Belohnung. Ja? Wenn du sagst, ich gehe jetzt gut schlafen, ja, ich gehe jetzt gut schlafen, damit ich morgen meine Freundin treffen kann, ja, mit ihr Haram machen kann, geht in andere Richtung. Haben wir ein Problem. Das ist die Angelegenheit. Subhanallah. Auf jeden Fall im Rufen und in Niyya. Al-Thalis, der dritte, Schirk al-Ta'a. Der Schirk in Gehorsam. Ja, der Schirk in Gehorsam. Dass du jemand anderes gehörst, außer wem? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt zu dir, das ist eine schöne Angelegenheit. Haben wir gerade mit dem Bruder auch besprochen. Allah sagt zu dir, du darfst dich selber nicht töten, die sagt doch. Allah sagt zu dir, du darfst nicht den Scheich anbeten, Gram, die sagen doch. Allah sagt zu dir, du darfst nicht Unschuldige töten, die sagen doch. Allah sagt zu dir, du darfst nicht auf Gräber beten, die sagen doch. Allah sagt zu dir, Du darfst nicht, wie die Sufis so tanzen und sagen, das ist Dhikr. Ja? Die sagen doch. Ja, ist gut. Ja. Allah hat gesagt, die sagen, mach kein Bidda, die sagen doch. Fuß gehorsam. Allah sagt, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Und sie haben ihre Herren und ihre Meister und ihre Mönche in dem Fall zu Göttern genommen, zu Herren genommen, außer Allah. Außer Allah. Was, wer? والمسيح ابن مريم. Und auch den Sohn von Isa. Den Sohn von Mariam, Isa a.s. Haben sie zu was gemacht? Sie haben sie zum Gott gemacht. Sie haben zu Gott gemacht. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدٍ. Und ihnen wurde nichts anderes anbefohlen, außer einen einzigen Herrn anzubeten. Allah sagt, betet einen, die sagen dann drei. Nein, wir wollen drei. Ja. Allah sagt einen, Buddhisten sagen tausend. Tausend, jeder hat einen Gott. Jeder hat einen anderen. Ja, Subhanallah. Was ist das? Allah sagt einen, die sagen zwei. Allah sagt einen, die sagen drei. Allah sagt einen, die sagen fünf. Allah sagt einen, tausend. Hauptsache widersprechen. Allah sagt sogar im Koran, er sagt, wenn wir ihnen befehlen würden, geht raus und tötet euch selbst, dann würden sie aus Trotz nicht machen. Ja, die würden nicht aus Trotz nicht machen. Geht raus, ja, verlasst eure, gebt euch geschlagen, die würden nicht. Wenn wir sagen, geht und kämpft, machen sie nicht. Ja, Subhanallah. So wie die Juden, Allah subhanahu wa ta'ala, die sagen zum Propheten, sagen sie, also nicht zum Propheten, sondern zu einem anderen Propheten, sagen, ja, bitte Allah, dass er uns mit Dschihad füllt, ja, damit wir kämpfen, und damit wir unsere Zeug, unsere Kinder und Vermögen zurückkriegen. Da sagt er, ihr seid komisches Volk, sinngemäß. Ja, wenn ich habe Angst, dass wenn ich es Allah bitte, und dann macht das euch zur Pflicht und dann kommt ihr nichts. Ja, die sagen, warum sollten wir nicht? Das sind unsere Kinder, unsere Familie, unser Vermögen, warum sollen wir nicht kämpfen für Allah? Das sind die Juden, sagen das, ja. Und als ihnen dann Dschihad vorgeschrieben wird, ja, die meisten sind nicht gekommen, nur ganz wenig. Ja, sind abgehauen. So, ungehorsam. Ungehorsam findet man im Koran sehr viel von Juden. Ja, Subhanallah, viel von Juden. Sie werden gerettet von Pharaon, das Meer wurde in zwei gespaltet, kaum gerettet, direkt Schirk weitergemacht. Wie geht sowas? Subhanallah, wie geht sowas? Heute, die Leute warten auf ein Wunder. Die warten, oh, wenn ich ein Wunder sehe, dann glaube ich. Allah, Dick, wenn du bis jetzt nicht geglaubt hast, dann glaubst du auch danach nicht mehr. Das ist so. Subhanallah. Das ist Gehorsam, wenn man nicht gehorsam ist. Auf was wartest du? Allah sagt dir so, dann mach so. Allah gebietet dir was, dann mach das. Allah verbietet dir was, dann lass das. Ha? Allah subhanallah sagt, Fattakullaha mastata'tum. Fürchte Allah so gut du kannst. Die Gelehrten sagen, lass alle schlechten Taten, lass alle großen Sünden. Ja? Alle großen. Und wenn du kannst, alle kleinen Sünden auch. Lass alle Sünden. Die sagen, und tu von den guten Taten so gut du kannst. Guck mal, Erleichterung. Lass das Schlechte und von den guten so gut du kannst. Keiner sagt zu dir, jede Nacht bete 20 Rekka. Ja, bete ein Rekka von mir aus. Egal, ein Rekka, die rettet dich vielleicht. Subhanallah. Subhanallah. Diese Sache rettet dich. Auf jeden Fall, die vierte Kategorie von großem Schirk, was die Gelehrten hier sagen, ist Al-Mahabba, die Liebe. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ. Und es gibt von Menschen, die neben Allah andere Herren nehmen, يُحِبُّونَهُمْ كِحُبِّ اللَّهِ. Sie lieben sie, so wie sie Allah lieben sollten eigentlich. Ha? Sie lieben sie, so wie sie Allah lieben sollten. Tayyib. Was ist, wenn ich meine Freundin mehr liebe als Allah? Habe ich ein Problem. Schirk. Schmeiß ich aus Religion raus. Was, wenn ich meine Mutter aber mehr liebe als Allah? Schirk. Schmeiß ich aus Religion raus. Dein Vater. Schirk. Schmeiß ich aus Religion raus. Ich meine jetzt richtig hardcore so. Deine Kinder. Schirk. Schmeiß ich raus. Der Erste, der an der Stelle kommt bei Liebe bei dir, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand anderes. Und wenn das passiert, wenn das hier ist, dass deine Liebe als erstes Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann diese drei Kategorien, was wir voran, automatisch. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala als erstes bei dir ist, Liebe, es gibt eine Regel. Kein Gehorsam zur Schöpfung im Ungehorsam zum Schöpfer. Das heißt, wenn deine Mutter und dein Vater dir sagen, ja, geh trink Alkohol, sagst du, nein, Allah hat mir verboten. Wir werden dich hassen und wir werden mit dir niemals zufrieden sein, dann wirst du in die Hölle kommen. Nein, nein. Stimmt nicht. Lass dir nicht sowas erzählen von deinen Eltern. Nein, nein, wird nicht so sein. Weil es gibt kein Gehorsam zur Schöpfung, wenn es gleichzeitig Ungehorsam zum Schöpfer ist. Weil deine Liebe ist größer. So wie Ibn Mas'ud, ja, als seine Mutter hat gesagt, ich esse jetzt 3 Tage nicht. Ja? Ich esse und trinke nicht. Er sagt, ja Mutter, mach doch nicht so. Das habe ich euch erzählt. Ja, komm und so weiter. Ja, als sie gesehen hat, die ist ganz schwach, hat er wieder Essen gebracht. Der hat ihm Essen gebracht. Er sagt, nein, ich werde nicht, bis du die Religion von Mohammed verlässt, dann ist er sauer geworden. Er sagt, Mutter, wenn du 1000 Leben hättest, und so würde ich niemals die Religion Mohammeds verlassen, bis ich gesehen habe, dass diese 1000 Leben jeder einzelne von dir geht. Und dann hat sie gesehen, oh, okay, ich kann ihn nicht überholen, hat gegessen. Das ist Stellung, Priorität. Erste Priorität ist Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sein Gesandter, ja, dann deine Eltern. So, nicht du kommst. Nicht du selber. Allah, dein Prophet, deine Eltern. Das ist die Reihenfolge. Und dann kommst du erst. Beim anderen kommen Kinder, Frau, je nachdem. Aber diese 3, unantastbar. Unantastbar. Allah subhanahu wa ta'ala, dein Gesandter, und dann deine Eltern. Bei manchen kommt dann die Sahaba und so weiter. Er selber kommt unten, seine Frau nach unten, deine Kinder. Das ist kein Problem. Aber an erster Stelle, Allah subhanahu wa ta'ala muss stehen. Allah subhanahu wa ta'ala muss an erster Stelle stehen, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Gelehrten sagen auch, bringen hier Beispiele von großem, kleinen Schirk. Und hier gibt es auch eine wichtige Sache, hier, die hier noch erwähnt wird. Und zwar, Al-Shirkul Akbar Jali, Al-Shirkul Akbar Khafi. Schirk al-Akbar Jali bedeutet offenkundiger Schirk. Ja? Offenkundig, der macht den großen Schirk offenkundig. Ja? Der geht zum Beispiel und schlachtet vor, das schlachte ich im Namen von Jesus. Ja? Offenkundiger Schirk. Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Ja? Er legt ein Gelübde ab, offenkundig für jemand anders. Ja? Er sucht Zuflucht nicht bei Allah, sondern bei jemand anders. Ja? Anstatt er sagt, A'udhu Billah, er sagt, ich suche Zuflucht bei Allah. Sagt er, A'udhu bi Mu'adh, A'udhu bi Hussein, A'udhu bi so, sagt er, ich suche Zuflucht bei Hussein, so, A'udhu billah. Und die Sache. Dann gibt es Schirk al-Akbar Khafi. Das ist interessant. Es gibt das Schirk al-Akbar, aber verborgen. Und das war bei den Munafiqin. Bei den Heuchlern war das so, dieser Fall. Die haben so getan, als ob sie Muslime wären, aber waren nicht. Von innen wollten den Islam zerstören. Subhanallah. Die wollten den Islam von innen zerstören. Und das ist eine andere Angelegenheit, wir kommen später nochmal darauf hinzu, aber das ist versteckt. Wenn jemand so tut, als ob aber in Wirklichkeit hasst er die Muslime. Wie Allah sagt in Surat al-Baqarah, wenn sie zu Muslimen gehen, sagen sie, Amanna, wir glauben. Und wenn sie zu ihren Shayatin gehen, wir machen uns nur über sie lustig. Dann sagt Allahu yastahzi'u bihim. Allah macht euch über euch lustig. Macht euch über euch lustig. Ja, aber vor wem müssen sich verstecken? Allah sieht dich und hört dich. Ma yakunu min najwa illa thalathat illa huwa rabi'um. Es gibt kein Treffen von 3 Leuten aus erster Vierte. Gibt kein Treffen von 5 Leuten aus erster Sechste. Gibt kein Treffen, was mehr oder weniger ist, außer er ist immer dabei und hört euch, was er macht, was er sagt, was er tut. Subhanallah. Das ist eine gewaltige Sache. Genau das gleiche gibt es auch in Shirk al-Asghar. In kleinen Schirk. Kleine Schirk zum Beispiel, wenn du schwörst, du sagst nicht, ich schwör bei Allah, ich schwör bei meiner Mutter. Was machst du, schwörst bei deiner Mutter? Dem Muslim ist nur erlaubt, bei Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören. Nur bei Allah. Und nur Allah ist heilig bei uns. Nichts anderes. Das ist zum Beispiel ein Problem bei Türken, die sagen immer Hazret. Hazret, wisst ihr, was Hazret bedeutet? Kennt ihr Sandgeorgen? Ja, Sand. Heilig heißt das. Bei uns ist nur Allah subhanahu wa ta'ala heilig. Die sagen Hazrat Muhammad, Hazrat Ali, die haben alle Hazrat gemacht. Und die sagen auch Hazrat Allah. Du sagst Hazrat Allah und Hazrat Muhammad. Hat das der Prophet aus ihm gehört? Er sagt, Aj'altani, hat er gesagt, hast du mich gerade mit Allah eins gemacht? Auf eine Stellung gestellt? Wieder als der Mann kam und sagte, Ma sha Allah wa shit. Er sagt, was Allah will und was du willst. Der Prophet ist sauer geworden. Wütend, rot. Er sagt, hast du mich gerade mit Allah an eine Ebene gestellt? Der Mann war. Er sagt, sag, Masha Allah, thumma shi'at. Er sagt, was Allah will und dann was du willst. Guck mal, Unterschied. Was Allah will und was du willst, ist gleichzeitig. Aber was Allah will und dann was du willst, ist eine Stufe tiefer. Das ist wichtig, diese Angelegenheit. Und das hat er gerade hier auch erwähnt. Oder wenn man sagt, das hört man sehr viel, man achtet darauf. wenn der nicht wäre, dann hätte Allah dich. Wenn der nicht wäre, nein, du kannst sagen, wenn er nicht wäre und dann du nicht. Wenn Allah nicht wäre und dann du nicht, dann das kann man sagen. Aber die meisten sagen, oh, wenn mein Freund nicht wäre, dann wäre ich schon längst kaputt. Ja, ich würde. Oder noch schlimmer, die Muslime, wenn Mohammed nicht wäre, ich wäre niemals Muslim geworden. Subhanallah, wer leitet recht? Mohammed oder Allah subhanahu wa ta'ala? Allah leitet recht. Ja? Das ist wichtig, dass wir diese Sachen, weil wir sagen das und wir merken das nicht mal. Schau, oder? Wenn du das Wissen nicht machst, nein, ist Schirk. Nein, nein, aber unabsichtlich. Aber es ist kleiner Schirk. Es ist kleiner Schirk. Ja, es ist kleiner Schirk. Ja, und macht diese Tat ungültig. Ja, ja, es ist kleiner Schirk. Es ist gefährlich. Wir kommen gleich dazu. Ja, und dann gibt es Schirk und Asr al-Khafi. Verborgener Schirk. Und das ist Ar-Riya. Das ist die Augendienerei. Keiner weiß, für wen du das machst. Ja, du bist in die Moschee gekommen heute? Keiner weiß, warum du gekommen bist. Vielleicht bist du gekommen, weil der dich sehen soll. Weil der dich hören soll. Ja, da die sagen so, oh, mashallah, der geht in Moscheenunterricht, mashallah, Akbar und so. Ja? Keiner weiß. Nur anders. Aber der Prophet sagt, es gibt nichts, was ich mehr von meiner Umma fürchte, als den kleinen Schirk. Sagen sie, was ist kleiner Schirk? Sagt er, Ar-Riya, Augendienerei. Du betest nur, dass die anderen dich sehen. Und da gibt es eine schöne Geschichte, subhanallah, da war ein Mann, der wollte immer eine Position in der Moschee haben, damit er was sagen kann. 20 Jahre hat er immer gebetet, ist gekommen, morgens und abends hat er immer gebetet und dort. Für die Leute, dass die ihn sehen, sagen, Mashallah, ja und so. Irgendwann hat er eine Eier gehört, hat er Taube gemacht, hat ihn bereut. Ja. Sagt, was habe ich gemacht und so, möge Allah mir verzeihen und so. Er hat die ganze Zeit, er wollte nur eine Position, er hat nur das gemacht, dass er. Und dann, er hat bereut, sein Herz gereinigt, kommt am nächsten Tag und betet nur für Allah, subhanahu wa ta'ala. Die Leute kommen und sagen, ja, Sheikh, wir wollen dir eine Position geben. Allah. Und er denkt, ja, 20 Jahre habe ich gebetet, kommt ihr nicht. Ein Tag für Allah, guck mal, was gekommen ist. So ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, wenn du mit ihm gut bist, er ist mit dir noch besser. Subhanallah. Und das ist gefährlich. Ist gefährlich, also Schirk ist gefährlich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und so erwähnt der Sheikh auch, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt nicht, wenn man ihm etwas beigesetzt hat. Du hast Schirk gemacht und du stirbst mit Schirk, du stirbst auf Schirk, du hast keine Chance, dass du jemals im Paradies kommst. Keine Chance. Gib kein Ja, aber gib nicht. Ha? Aber er sagt, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Was darunter ist, du hast Mord gemacht, du hast Sinne gemacht, du hast 10 Sinne genommen. Ich rede von großen Sünden, die gefährlich sind. Ja, die vernichten könnten dich. Aber du hast Allah nichts beigesetzt. Ganz wichtig. Er sagt, dem vergibt er, wen er will. Du hast kleinere Sünden gemacht, dem vergibt er, was er will. Wie er will. Kleine Schirk gemacht, vergibt er, wen er will. Großer Schirk, bist damit gestorben? Keine Rettung mehr für dich. Gib keine Rettung. Deswegen hat der Professor zu seinem Onkel gesagt, bitte sag La ilaha illa, dann kann ich Dua für dich machen. Ich kann was machen bei dir, bei Allah subhanahu wa ta'ala, für dich. Ja? Aber aus Trotz, wie kannst du die Religion deiner Väter verlassen und so, ja, und seine anderen, wie kannst du verlassen die Religion von Abdul Muttalib und so. Subhanallah, hat er nicht gesagt. Und der Prophet kann nichts für ihn tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht für ihn tun. Ja? Hier gibt es kein Mitleid. Hier gibt es kein Ding. Das ist eine Angelegenheit, die klar und eindeutig ist. Da gibt es keine Ausrede. Es geht hier um das ewige Leben im Feuer oder ewige Leben im Paradies. Subhanallah. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit hier, was wir besprechen. Allahu musta'an. Und wie wir schon erwähnt haben, dass diese Sache schmeißt einen aus der Religion raus. Und es vernichtet einfach alle Taten, subhanallah. Es vernichtet einfach alle Taten, die du getan hast. Alles, was du getan hast, wird auf jeden Fall ungültig, wird unwichtig für Allah. Egal, wie viele gute Taten gemacht hast. Und dabei könnte das Leben so leicht sein. Ja, dabei könnte alles so leicht sein. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer Allah nichts beigesetzt, ja, und aufrecht anbietet, dem, und die großen Sünden unterlässt, den werden wir seine schlechten Taten nicht nur vergeben, sondern sie in gute Taten umwandeln. Subhanallah. Die schlechten Taten, die du erlässt, sogar wendet in gute Taten um. Yubaddil ila hasanat. wird in gute Taten umgewandelt. Subhanallah, so ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt in einem heiligen Hadith, er sagt, wenn mein Diener mir nichts beigesellt, wenn mein Diener sündigt und er bittet mich um Vergebung und er hat mir nichts beigesellt, werde ich ihm vergeben. Er sagt, wenn mein Diener so viele Sünden gemacht hat, wie die Himmel und die Erde zusammen, du hast so viele Sünden gemacht, Himmel und die Erde zusammen. Stell dir vor, so viele Sünden, wie du gemacht hast, ja? Wie viele Milliarden. Stell dir vor, jeder Atom hast, diese Himmel und Erde, hast du so viele Sünden gemacht. Er sagt, Allah sagt, وَلَا يُشْرِكُوا بِي شَيْئًا. Aber er hat mir nichts beigesellt, guck mal. Aber er hat mir nichts beigesellt. Sagt, dann komme ich mit der gleichen Menge an Vergebung entgegen. Hadith Sa'i. Du hast Allah nichts beigesellt? Dann kommt er mit der gleichen Menge entgegen, sogar noch mehr. Sogar nimmt diese gute, schlechte Macht in gute Taten. Allah musta'an. Das ist La ilaha illallah. Das ist, was dich rettet. Allah musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht nicht Schirk, aber er verzeiht, was darunter liegt. Denn Schirk ist das größte Unrecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und euer Herr sagt, bittet mich, auf dass ich euch erhöre. Er sagt, bittet mich, dass ich euch erhöre. Bittet mich, wenn ihr eine Sünde, bitte mich, ich bitte vergeben. Aber gesell mir nichts bei. Du brauchst nicht jemanden, der für deine Hand hält, dass du taube machst. Was bei den Sufis, bei manchen Tariqat, das war, komm, ich halte deine Hand, mach du taube, wir machen zusammen taube. Das geht in Richtung Schirk, muss aufpassen. Allah sagt, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe, ich gebe dem Bittenden, wenn er mich bittet. Warum bitten wir jemand anders? Warum bitten wir jemand anders und wir bitten nicht Allah subhanahu wa ta'ala? Ich verstehe das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wir sind ihnen näher als ihre Halsschlagader. Wir sind ihnen näher als ihre Halsschlagader. Wir hören, wir sind dabei. Bitte ihn. Aufrichtig, eins schön allein. Am besten, du nachts stehst du auf. Du sagst, du kannst nicht bitten, kein Problem. Wenn du nachts um 4 Uhr aufwachst, mach schnell Dua wenigstens. Mach wenigstens das. Du kannst nicht beten, du bist kaputt. Sag ich, ich schaffe, der Shaitan hindert dich. Sag mindestens, heb deine Hände kurz. Sag, ja Allah, bitte vergib mir, verzeih mir. Allah erhört dich. Weil in der Nacht, du machst du auf, für wen? Wer soll dich? Nur für dich alleine. Dass Allah dich rettet, subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Allah sagt, wer Allah hat das beigesellt, dem hat Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies haram gemacht. Verboten. وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Und sein Ausgang, sein Ende wird Feuer sein. Und er sagt, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Und den Ungerechten gibt es keinen Helfer. Für den Ungerechten. Er sagt hier, Schirk ist ungerecht, was du machst. Ungerecht. Das ist ungerecht, was du machst. Weil, subhanallah, du kannst alles abwenden. Du kannst alles verleugnen. Du kannst für jeden Quatsch in Theorie aufstehen. Aber du kannst doch nicht ernsthaft sagen, dass alles durch Zufall entstanden ist. Du kannst doch nicht ernsthaft sagen, dass du einfach so entstanden bist. Dass du deinen Schöpfer leugnest. Mindestens ein intelligenter Mensch, ein intelligenter Wissenschaftler, mindestens, er sagt, es gibt eine höhere Quelle, aber ich weiß nicht, wer sie ist. Mindestens das. Weil er checkt diese Sache. Er kommt an einen Punkt von seiner Forschung. Das kann nur eine übermenschliche Sache sein, die das erschaffen hat. Ein dummer Mensch, der sagt, ach, alles einfach so. Und lebt. Der will nicht akzeptieren. Der will seinen Gelüsten folgen. Und ist auch eine, kann auch eine Art von Schirk werden, subhanallah. Auf jeden Fall sagt der Sheikh hier, وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْأَجِنِّ وَلِلْقَبْرِ. Das haben wir erwähnt, er sagt, von den Arten von Schirk ist, wenn man für jemanden schlachtet, außer für Allah subhanahu wa ta'ala, wie manche für Jinns schlachten. وَأَنَّهُ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ. Allah subhanahu sagt in Surah al-Jinn, sagt, es gibt Leute, Männer von den Jinn, Männer von den Menschen, die Zuflucht suchen bei den Männern von den Djinn. Damit sie ihnen etwas geben. Und der Djinn sagt, schlachte für mich, die schlachten, sagt, dann gebe ich dir. Die schlachten, sagt, geh und schlachte bei dem Grab, dann gebe ich dir. Geschlachtet. Oder andere schlimmer, die machen Zauberei. Ja, die machen Kufr und so. Das ist ein anderes Thema, das ist noch gewaltiger. Allah muss sagen. Oder jene, subhanallah, jene, jene, die eben, die suchen auch Heilung und Hilfe und diese Sachen bei Djinn oder bei Gräbern oder so. Da kommt ein Shaitan in Menschengestalt und sagt, wenn du zu diesem Grab gehst, Der macht dir so Fitna. Und da schlachtest, dann deine Bittgebete wird erhöht. Ja, dann bekommst du dein Ferrari. Djinn, ein Menschengestalt. Ein Djinn oder ein Shaitan, ein Mensch. Also es gibt Shaitan von Djinn und Shaitan von Menschen. Shaitan von Djinn. Ein ganz normaler Mensch, du und ich, vielleicht sogar, der sitzt mit dir. Ja, der sagt zu dir, der ist vielleicht sogar Muslim. Ja. Oder tut so, als ob. Ja. Sagst du dir, guck mal, wenn du da und da hingehst, ja, und dann das schlachtest, dann deine Schmerzen gehen weg. Ja, oder du wirst reich. Und tatsächlich, zum Beispiel, du hast Schmerzen hier an der Rippe, ja, jahrelang kein Arzt konnte dir helfen, egal was du gemacht hast, Operation 100.000 Stück, nichts geholfen. Dann kommt einer, guck mal, ich kenne einen, wenn du da hingehst, ja, und der liest was, oder du schlachtest da, oder du machst irgendwas, dann geht es weg. Und tatsächlich, du gehst hin, schlachtest für den in seinem Namen, hast Schirr gemacht. Ja? Dann geht es. Ja, du weißt nicht. Aber du weißt, was ist Tawhid, was ist Schirk. Ja? Und du weißt, wenn er sagt, schlachte für jemand anders außer für Allah, sagst du, nein, das mache ich nicht. Das ist zu weit. Ja? Und da gibt es das bekannte Beispiel, derjenige mit der Fliege. Mit einer Fliege hat einer das Paradies gewonnen, mit einer Fliege das Höllenfeuer gewonnen. Ja? Zwei Männer sind gekommen an einem Volk und das Volk war, die haben niemanden vorbeigelassen, außer die mussten etwas tun, was die wollten. Kamen diese zwei Männer und die haben gesagt, wirft euch nieder vor den Götzen. Nein. Macht das irgendeine Schirkart. Ja? Sie haben gesagt, nein, machen wir nicht. Mal beide. Ja, und sie haben gesagt, wenn ihr nicht macht, wir werden euch töten, wir werden euch schlachten und so. Ja? Er sagt, okay. Die sagen, okay, pass mal auf. Die wollen ja eigentlich, dass sie Schirk machen. Die wollen sie ja nicht töten. Die wollen die von Allahs Weg abbringen. Sie sagen, okay, guck mal, eine Fliege, wir haben ja Fliegen. Nimm eine Fliege, ja? Schlachte die einfach für den Namen von dieser Götze und geh weiter. Ja, geh weiter. Was? Diese Fliege macht dort die nichts. Einer sagt, nein, ich mache nicht, die haben sie ihn getötet. Andere sagt, ja komm, der hat getötet, eine Fliege wird mich nichts schon kosten. Ja? Schlachte diese Fliege. Eine Fliege, ja? Kannst du kaum schlachten eigentlich, der tötet sie eigentlich. Ja? Tötet sie im Namen von den anderen, von den Götzen, lassen sie ihn durch. Ja, Professor Sam sagt, der ist in Paradies, der wo gestorben ist, weil der Allah nicht für jemand anders geschlachtet hat. Und der andere ist für immer in der Hölle. Weil er, nur wegen einer Fliege. Nur wegen einer Fliege. Weil er hat Schirk gemacht mit dieser, und er hat nicht Taube gemacht. Subhanallah, das ist gefährlich, diese Angelegenheit. Und es gibt viel natürlich über Schirk zu reden. Aber inshallah machen wir noch. Das war die erste. Das war die erste von den 10 meisten Sachen. Und wir gehen mal ganz schnell noch zu den weiteren über, damit wir wenigstens ein paar durchgenommen haben dieses Mal. Er sagt, Athani. Man, und das gehört eigentlich dazu. Man ja'ala baynahu wa baynallahi wasita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu 'alayhim faqad kafara ijma'an. Er sagt, ja, wenn wir vom Flieger reden. Er sagt, wer zwischen Allah, zwischen ihn und Allah einen Vermittler nimmt, ihn anbietet, ihn anruft, ihn nach Fürsprache, nach Shafa'a fragt und auf ihn vertraut, so wie er auf Allah vertrauen sollte, er hat mit Ijma für alle Muslime, hat er Kufr gemacht, aus der Religion, Kufr al-Akbar, hat ihn aus der Religion rausgeschmissen, subhanallah. Und das gehört, wie gesagt, eigentlich zu Schirk. Aber der Schirk hat das getrennt, weil das heutzutage sehr viel passiert. Man nennt sie Al-Quburiyun, die Grabesanbeter. Grabesanbeter oder andere auch, die nehmen Vermittler, die gehen zu einem toten Menschen, die sagen, oh Sheikh so und so, oh guter Mensch so und so, bitte schenke mir ein Kind oder bitte du Allah für mich, dass er mir ein Kind gibt. Machen so diese Vermittlersache. Egal welche Art, ob sie ihn direkt anbieten oder ob sie ihn bitten, dass er sie Allah bittet, Problem, beides ist Schirk. Da gibt es keine Ausrede. Sie sagen, aber das eine ist doch das andere. Nein, eine ist schlimmer als andere, klar. Aber beides ist Schirk und beides schmeißt aus der Religion aus, subhanallah. Die sagen, das ist kein Schirk, das ist ein Weg oder ein Mittel, Allah näher zu kommen. Ja? Ja. Warum? Weil der Mann war ein guter Mann, war ein rechtschaffener Mann, ja? Und er hat eine gute Stellung, nah bei Allah, subhanallah, wir können ihn nie so nah, deswegen bitten wir ihn, dass er bei Allah so viel sprach. Also sozusagen, du hast einen Präsidenten und er hat einen Vizepräsidenten und du kennst den Vizepräsidenten, ja? Sag, kannst du mal bei ihm ein gutes Wort bei mir einlegen. Allah, Edik. Allah ist kein Präsident oder ein Bundeskanzler oder du kannst mit Allah reden direkt. Ohne Probleme, subhanallah. Aber darf man keine Frage, was er nur für ihn machen kann. Inshallah komme ich gleich dazu. Merk dir diese Frage, ja. Allah SWT sagt, und jene, die sich Schutzherren nehmen aus Allah und sagen, wir beten sie doch nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Nur Allah hat das erwähnt. Allah sagt im Koran, diese Leute, das genau was sie sagen, wir beten ihn nicht an, nur dass er uns Allah näher bringt. Allah sagt, das ist Schirk. Die sagen nein. Die sagen nein. Allah sagt, Schirk, die sagen nein. Ja, was willst du diese Leute erzählen? Allah muss dann, was willst du diese Leute erzählen? Meine lieben Geschwister im Internet, falls ihr Fragen habt, bitte schreibt sie jetzt schon. Schreibt eure Fragen jetzt schon an diese Newsletter-Telefonnummer, damit wir sie rechtzeitig beantworten, inshallah. Auf jeden Fall, sie sagen, Allah sagt, sie beten neben Allah das an, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Guck mal, was wir gerade gesagt haben. Sie sagen, ja, die sind Fürsprecher bei uns, die haben gute Stellung bei Allah. Allah sagt, dass das, was sie machen, ist Schirk. Die sagen nein. Allah sagt, dass ihr genau dieses Angelegenheit, dass ihr sagt, dass sie sind Fürsprecher bei Allah, ist Schirk. Die sagen nein. Allah muss da an. Ja, das ist das Problem, subhanallah. Allah subhanallah sagt, berichten sie denn über Allah etwas, was ihm nicht bekannt ist? Ja, also die Toten. Können denn die Toten Allah etwas erzählen, was er nicht weiß? Allah weiß alles. Ja, Allah weiß alles. Makellos ist er und hoch erhaben. Makellos ist er und hoch erhaben von dem, was sie ihm beigesellen. Subhanallah. Und das ist subhanallah immer die gleiche Geschichte, dass sie sagen, ja, das ist kein Vermittler, wir beten ihn nicht an, wir tun das. Doch, ihr betet ihn an. Doch, ihr nehmt ihn. Und Allah hat gesagt, wenn ihr das macht, dann ist das Anbetung, das ist Schirk. Die sagen, nein, Allah, du kannst nicht diskutieren, gibt Probleme mit dieser Sache. Allah sagt, das ist Schirk, wir nehmen an, das ist Schirk, wir machen das nicht, wir halten uns davon fern. Keine Vermittler. Wir brauchen ihn. Was ich darf ist, wenn ich einen rechtschaffenen Mann habe, und der ist am Leben. Ja, ich nicht sehen. Ich kann mit ihm direkt reden. Ich gehe hin, sage, ja, Sheikh, kannst du Dua für mich machen? Die Gelehrten sagen, das erlaubt. Sie sagen, aber das ist eine Stufe weniger Vertrauen zu Allah. Guck mal. Es gibt ein Hadith, wo der Prophet sagt, es gibt drei, vier Eigenschaften. Wer diese hat, gehört zu den 70.000 Leuten, die ohne Befragung direkt ins Paradies kommen. Es gibt am jüngsten Tag 70.000 Leute, die werden nicht. Es gibt am jüngsten Tag Leute, die werden ohne Fragen in Höllenfeuer geschmissen. Und es gibt am jüngsten Tag Leute ohne Befragung im Paradies. Weil der Prophet sagt, wer befragt wird, wird bestraft. Und wenn du befragt wirst und es sind nur Gläubige, wirst du bestraft. Wie Allah, ob du jetzt in Feuer kommst oder ob du jetzt ein Erniedriger leidest, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, und eine Eigenschaft davon ist, Tamut Tawakkul. Das vollkommene Vertrauen. Und wenn dir jemand sagt, mach Dua für mich, ja, Sheikh, mach Dua, dass Allah meine Sünden vergibt, ja, dann hast du ein bisschen weniger Vertrauen zu Allah. Warum? Warum bittest du nicht nur Allah? Was soll er machen? Also er kann auch sagen, ja, Allah, vergib ihm. Ja, natürlich kannst du sagen, sein Dua wird eher angenommen. Aber das ist der Unterschied. Der Sheikh wird nicht zu dir sagen, mach du Dua für mich. Warum? Kann auch, du bist vielleicht auch ein guter Mensch. Aber der Sheikh, der bittet direkt Allah. Das macht ihn aus, das ist der Unterschied zwischen dir und ihm. Er bittet den Sheikh, du bittest den Sheikh. Wenn du nicht den Sheikh, sondern Allah bitten wirst, wirst du vielleicht besser ein Mensch. Weißt du nicht. Also, und das ist das. Es ist nicht verboten. Du hast was Erlaubtes. Oder dass du sagst, ja Allah, ich habe eine Tat getan, zum Beispiel zwei Rekan gebetet, nur für dich, wenn ich das für dich gemacht habe, dann nimm dieses Ding von mir, die Schwierigkeit von mir. Das nennt sich At-Tawassul. Das ist ein anderes Mal, das ist erlaubt. Aber nicht ein Toter, der dir nicht helfen kann. Egal Prophet, egal Engel, egal wer, niemand, direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens ist, man lam yukaffir al-mushrikin, au shakka fi kufrihim, au sahha madhhabahum kaffir. Und das ist interessant. Und ich glaube, das machen wir als letztes jetzt, sonst wird es zu lang. Das ist interessant und das ist sehr, sehr wichtig. Er sagt, wer nicht die Götzendiener als Kuffar bezeichnet oder daran zweifelt, dass sie Kafir sind oder noch schlimmer, sie bestätigt in ihrer Religion oder in ihrer Art und Weise Kafir, den großen Kuffar bezeichnet. Und hier gibt es zwei Richtungen, das ist ganz, ganz wichtig. Erstens, ein Muslim muss einen Kafir als Kafir erklären, einen eindeutigen Kafir. Ja? Ein Christ, ein Jude, Atheist. Ja? Du sagst nicht, ihr seid auch richtig. Nein. Unserer Meinung nach seid ihr falsch. Ihr Islam sagt, ihr seid falsch. Die sagen auch über uns, die sind falsch. Aber über die wird nicht berichtet. Wir sind die Extremisten natürlich. Ja? Wenn wir sagen, wir sind unserer Meinung nach seid ihr falsch, sind wir extrem. Aber wenn die sagen, unserer Meinung nach seid ihr falsch zu uns, sind die okay. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Nein, wir Muslime, wir sagen nicht, ja, wenn du Christ oder Jude, egal, wir kommen alle in Paradies. Nein. Der ist Kafir, kommt in die Hölle. Du bist Muslim, kommst in Paradies. Für den bist du Kafir. Er wird zu dir sagen, Kafir. Du bist Kafir bedeutet Glaubensverweigerung. Du glaubst nicht an das, was er glaubt. Und er glaubt nicht an das, was wir glauben. Dass wir diese Leute eindeutig sagen, die sind Kuffar. Wir sagen nicht, ja und so, das ist in Ordnung und so weiter. Und zweitens, zweite Richtung geht die andere Richtung, dass jemand einen Muslim, einen anderen Muslim zu Kafir macht, ist verboten. Ist haram. Nur ein Gelehrter, ein Wissender, der die Shurut und Mawani weiß und sie auch angewendet hat bei der Person, gibt einen speziellen Takfir. Ansonsten, du kannst nur allgemein machen. Wer ein Wort vom Koran leugnet, ist Kafir. Kann jeder sagen. Das ist klar. Aber ich kann nicht sagen, Abdul Hakim, du bist jetzt Kafir. Du sagst, ja, warum? Und fang schon mit mir an zu diskutieren. Ja, du hast so und so gesagt. Funktioniert nicht. Ja, das heißt, wenn ich so anfange, ich habe kein Wissen. Ich muss die Schurut gucken. Es gibt Regeln. Das ist ein anderes Thema. Ich gehe nur kurz darauf ein. Ja, ich erwähne die auch nicht. Das, beide Richtungen wichtig. Als Muslim, den Kafir muss ich als Kafir anerkennen und als Kafir abstempeln, ja, und lassen. Aber ich darf gleichzeitig nicht einen Muslim, der von sich selber sagt, er ist Muslim und er betet noch, sage ich, stimmt, du bist Kafir. Weil ich denke, er könnte etwas gemacht haben. Funktioniert nicht. Ja, das ist Angelegenheit von Gelehrten. Tayyib. Nein. Das ist eine wichtige Angelegenheit, die wir beachten müssen. Und das ist die dritte Angelegenheit gewesen, inshallah. Ich denke, das reicht. Da sollen wir noch eins durchnehmen. Reicht, oder? Tayyib. Tayyib. Dann, es waren diese drei. Wir hatten jetzt Schirk. Und wer zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und sich einen Vermittler nimmt und wer die Mushrikin bedeutet, die Allah etwas beigesellen, die nicht als Kuffar anerkennt oder sie als richtig sogar bezeichnet, der ist selber Kafir. Und gleichzeitig, dass ein Muslim den anderen Muslim nicht als Kafir bezeichnet. Also wenn wir zum Beispiel, weil hier gibt es immer Konflikt, wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, einen Muslim, das ist wichtig, weil wir reden allgemein. Wenn du siehst einen Muslim, der sagt, ja, Juden, Christen, auch in Ordnung. Du kannst nicht gleich sagen, du Kafir. Das darfst du mal nicht machen. Warum? Weil es ist Grenze. Muslim, er ist auch Muslim. Vielleicht, er weiß nicht. Vielleicht hat er nicht gelernt. Ha? Erklär ihm doch mal. Guck mal, Achi, in unserer Religion ist das nicht erlaubt, dass du so und so sagst. Guck mal, hier sind Beweise, hier sind Erklärungen und so. Vielleicht sagt er, oh, Achi, Barakallahu fik, ich habe nicht gewusst. Mach Taube zu Allah und vielleicht weint er sogar. Ja, aber bei Vorurteil ist doch auch der Hadith, dass Professor Sallam gesagt hat, wenn du jemand vorurteilt, dass du 70 Gründe geben musst. Ja, musst du Ausrede suchen, bei deinem Bruder suchst du Ausreden. Nein, wie gesagt, wir reden hier allgemein. Wir reden hier allgemein diese Angelegenheit, dass wir allgemeine Sachen erwähnen. Auch nicht, wenn ich jemanden sehe, der macht. Der betet bei einem Grab. Vielleicht weiß er gar nicht, dass ein Grab ist. Ja? Vielleicht sehen bei ihm Landgräber anders aus. Allahu alam. Ausreden suchen, natürlich. Aber es gibt Unterschied. Du weißt jetzt Bescheid über diese Angelegenheit. Du gehst jetzt nicht hin zum Gärfer und sagst, ja, du bist auch in Ordnung, ich bin auch in Ordnung. Also in Ordnung meine ich, du gehst auch im Paradies, ich gehe auch im Paradies. Alle zwei gute Kumpels sind. Nein, so funktioniert nicht. Funktionieren sie nicht. Nein, wir kommen gleich zu Fragen, inshallah. Tayyib, barakallahu fikum, jazakum noch khairan, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.